Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen Kuppelbau umsehen, dann ist von dem eigentlichen Tempel, von diesem prunkvollen und mit viel Geld erbauten Gebäude nur mehr das Gerippe, das alte Gerüst übrig geblieben. Und die Männer der SA, die hier ihren Absperrdienst vollbringen, die können vielleicht auch etwas erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Ich bin erst kurze Zeit hier. Aber wir räumen den Platz jetzt und weil Einsturzgefahr beim Tempel ist, befindet sich sonst niemand hier in der Gegend. Ja, es ist jetzt alles weg. Leute stehen nicht mehr auf der Straße und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben alle nichts dagegen. Was? Nein, nein, nein. Es ist nur noch ein Mann von der Feuerwehr, der uns hier bestätigen wird, dass der letzte Feuerschein bereits gelöscht wurde und dass jetzt eigentlich die Leute ihres Amtes walten, die mit dem Abräumen beginnen, ne? Ja, es steht bereits nur mehr, die Grundmauern sind übrig geblieben, das Feuer ist so gelöscht, das war irgendwie ausgegangen, nachdem keine Nahrungsmittel mehr vorhanden waren. Als wir hergekommen sind, da hatten wir nur das Ganze schon in Flammen gesehen. Wir konnten auch die Rettungsaktionen nicht durchführen, da wir bis zum Brand nicht vorgegangen sind und wir uns eigentlich nur die Hände gewärmt haben. Ne? Wir haben gewartet, bis sich die Grundmauern von selbst niederlegen. Ne? Und die Juden haben sich alle rechtzeitig aus dem Staat gemacht. Die Juden haben sich persönlich gleich in Sicherheit gebracht. Ne? Und teilweise waren sie noch als Zuseher verkleidet mit den Parteiabzeichen, die sind noch von der Polizei abgeführt worden. Sogar das, diese Frechheit erlauben sie sich noch. Na, aber das ist ja jetzt vorbei.